Kundgabe 1892. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.04.1941. Die Leiden des Weltgeschehens. Akt göttlicher Barmherzigkeit. Je weniger den Menschen das Wesen der Gottheit verständlich ist, desto unbegreiflicher erscheint es ihnen, dass das große Leid, das sie erleben und tragen müssen, keine Strafe ist, sondern als ein Akt der größten Barmherzigkeit angesehen werden muss. Es ist dies nur dann verständlich, wenn die unendliche Liebe Gottes in Betracht gezogen wird. Die Liebe, die alles zu sich heranziehen und lenken möchte und die nicht erkannt wird. Sie lässt die Wesen nicht fallen und also verhindert sie, dass die Menschen in ihrer Blindheit sich gänzlich von Gott trennen. Sie will den Wesen das qualvolle Los der getrennt von Gott verharrenden Seelen ersparen und wendet daher ein Mittel an, das wohl grausam erscheint, jedoch am ehesten dazu führt, dass sich die Menschen mit Gott vereinigen. Denn nun kann er sie bedenken mit weit herrlicherem als nur irdischem Glück und irdischen Freuden. Die Wonnen des Paradieses hat Gott für die wenigen bereit, die ihn lieben und ihm dienen. Niemals aber kann er diese Wonnen den Wesen zuwenden, die sich fernhalten von ihm. Und es erbarmt Gott, dass seine Geschöpfe darben sollen, dass sie nicht teilhaben sollen an der ewigen Herrlichkeit. Und weil die Menschen keine Anstalten machen, den Weg zu betreten, der zu ihm führt, so kommt er ihnen entgegen, indem er im Leid an ihre Herzen klopft und Einlass begehrt. Wie lange sie nun verstockt sind und seine Stimme nicht hören wollen, das bestimmt auch den Leidensgrad dieser Menschen. Und zur Zeit ist der Geisteszustand der Menschen so niedrig und also erfordert dies ganz besondere Maßnahmen von Seiten der ewigen Gottheit, auf dass der Zweck erreicht werde. Und so lenkt der Herr das durch Menschenwillen herbeigeführte Weltgeschehen so, dass die Seele des Menschen dadurch zur geistigen Reife kommen kann, wenngleich der Körper unsagbar Schweres durchzumachen hat. Denn es ist der Körper vergänglich, die Seele aber geht hinüber ins geistige Reich. Die Leiden des Körpers werden einmal beendet, die Leiden der Seele jedoch nicht mit dem Tode des Leibes. Und was daher als Grausamkeit erscheint, ist eine Zulassung Gottes, begründet in seiner unendlichen Liebe. Denn durch das Leid kann der Mensch die ewige Seligkeit erlangen. Selten aber geht er den Weg zu Gott, solange sein Erdenleben in ruhigem Gleichmaß verläuft. In größter Not steigt das Gebet zum Vater im Himmel empor, und zwar im Geist und in der Wahrheit. Und also kann der Vater auch das Gebet erhören und seine Hilfe senden. Und es wird wahrlich die Seele dereinst Gott Lob und Dank singen, dass er größeres Elend im Jenseits dadurch von ihr abgewendet hat. Die Menschheit aber begreift dies nicht eher, als bis sie in der großen Liebe Gottes die Erklärung sucht. Amen.